Erster Ariel, du bist Davids Stadt. Die Jahre gehen vorbei. Die Feste enden bald. Zweiter, ich werde Ariel angreifen. Es wird viel Weinen geben. Die Stadt wird sehr traurig sein. Dritter, ich baue mein Lager um dich herum. Ich mache Mauern um dich. Ich werde dich belagern. Vierter, du wirst tief am Boden sein. Du wirst leise sprechen. Deine Stimme ist wie ein Flüstern aus dem Staub. Fünfter, deine Feinde werden wie Staub sein. Die bösen Leute sind wie Spreu. Es wird sehr schnell geschehen. Sechster, Jahwe wird kommen. Es gibt Donner und Erdbeben. Es gibt Sturm und Feuer. Siebter, die Völker kämpfen gegen Ariel. Es wird für sie wie ein Traum sein. Sie kämpfen gegen die Stadt und ihre Burg. Achter, ein Hungriger träumt vom Essen. Er wacht auf und ist hungrig. Ein Durstiger träumt vom Trinken. Er wacht auf und ist durstig. So geht es den Völkern am Berg Zion. Neunter, schaut und seid erstaunt. Macht euch blind. Sie sind betrunken, aber nicht von Wein. Zehnter, Jahwe hat euch tiefen Schlaf gegeben. Er hat eure Augen geschlossen. Eure Propheten und Seher sehen nichts. Elfter, die Prophezeiungen sind wie ein Buch. Das Buch ist versiegelt. Jemand kann es nicht lesen. Er sagt, ich kann es nicht öffnen. Zwölfter Mann gibt das Buch jemandem. Dieser kann nicht lesen. Er sagt, ich verstehe das Geschriebene nicht. Dreizehnter, der Herr sagt, dieses Volk ehrt mich mit dem Mund. Aber ihr Herz ist weit weg von mir. Ihre Gottesfurcht kommt von Menschen. Vierzehnter, darum werde ich etwas Wunderbares tun. Die Weisheit der Klugen wird verschwinden. Ihre Klugheit wird sich verstecken. Fünfzehnter, wehe denen, die ihre Pläne vor Jahwe verstecken. Sie tun es im Dunkeln. Sie denken, wer sieht uns? Sechzehnter, ihr seid sehr falsch. Ist der Töpfer wie der Ton? Kann das Geschöpf sagen, du hast mich nicht gemacht? Kann der Topf sagen, der Töpfer weiß nichts? Siebzehnter, es ist nur noch eine kurze Zeit. Der Libanon wird ein schöner Garten. Der Garten wird wie ein Wald sein. Achtzehnter, an diesem Tag hören die Tauben Worte. Die Blinden werden sehen können. Sie sehen aus der Dunkelheit. Neunzehnter, die Leidenden freuen sich über Jahwe. Die armen Menschen jubeln über den Gott Israels. Zwanzigster, es wird keine bösen Menschen mehr geben. Die Spötter sind weg. Alle, die Böses wollen, sind weg. 21. Sie machen Menschen schuldig. Sie täuschen die Richter. Sie verdrehen das Recht der Unschuldigen. 22. Jahwe hat Abraham gerettet. Jahwe spricht zu Jakobs Familie. Jakob wird nicht enttäuscht sein. Er wird keine Angst haben. 23. Jakobs Kinder sehen Gottes Werk. Sie werden Gottes Namen ehren. Sie ehren den Gott Jakobs. Sie haben Respekt vor Israels Gott. 24. Wer falsch dachte, wird klug. Wer sich beschwerte, wird lernen.